Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute aus Religion und Gesellschaft. Vor 20 Jahren, am 16. Juli 1985, starb Heinrich Böll. Der in Köln geborene Literaturnobelpreisträger von 1972 galt vielen als engagierter Moralist, der sich mutig in tagesaktuelle politische wie kirchliche Fragen einmischte. Seine Ansichten waren für die Mächtigen fast immer unbequem. Zur katholischen Kirche hatte er immer ein ambivalentes Verhältnis. Hören Sie nun in einer historischen Aufzeichnung die hohe Kunst des Einwickelns. Johannes Pöten im Gespräch mit Heinrich Böll über Kunst, Literatur und Theologie. Dichtung und Religion, Literatur und Theologie. Zurückblickend fällt mir als erstes zu diesem Thema ein, am Anfang war Homer. Die Griechen besaßen keine Theologie. Ihr heiliges Buch war das, auf dem der Name Homers stand. Auch später haben Dichter und Mythographen an der vielfältigen Landschaft dieser antiken Religion weitergedichtet. Sie haben die Mythen immer wieder aufgegriffen und variiert. Verglichen mit der Antike sank in christlicher Zeit die Literatur zur ausschmückenden oder allenfalls nachdeutenden Dienerin herab, die von der Theologie streng kontrolliert wurde. Spätestens mit der Aufklärung sagte sich die Literatur von ihrem Vormund los. Nach dieser Befreiung wuchs aber nicht nur die rationale Kritik. Neben dem kritischen Geist entwickelte sich innerhalb der Dichtung eine eigene Religiosität. Schon bald sprach man kritisch vom Religionsersatz, den die Dichtung anböte. Die Dichter selbst übernahmen und bedachten Themen aus dem Bereich der Religion, die sie gleichsam säkularisierten. Schon die Romantiker hatten eine weltlich gewordene Mystik gefordert. Die sogenannte moderne Lyrik ist seit ihren Anfängen mit Baudelaire, Mallarmé und Rimbaud ohne die religiösen Gründe gar nicht zu begreifen. Und in der neueren Prosa gibt es zum Beispiel das Phänomen Musil, seine denkerischen und dichterischen Versuche zwischen Genauigkeit und Seele, zwischen Mathematik und Mystik, sein lebenslanges Kreisen und Meditieren um das, was er den anderen Zustand nannte, also wieder die weltlich gewordene Mystik. Welche Bedeutung haben diese Innenwelten heute für die Literatur und gegenüber den Katastrophen, die uns in der Außenwelt umgeben? Welche Bedeutung haben sie etwa auch für die Theologie in ihrem Umbruch? Ist das alles bisher nur Nabelschau gewesen oder hat es das Bewusstsein erweitern können, kann dergleichen das Bewusstsein erweitern für spätere revolutionäre Aktionen etwa? Die Tatsache, dass Literatur zum Religionsersatz werden kann oder, um es weniger denunzierend auszudrücken, für Religion genommen wird, wie in den Beispielen, die Sie genannt haben, ist auf keinen Fall der Literatur anzukreiden, sondern den angebotenen Religionen. Ich glaube, das ist wichtig festzustellen. Die uns angebotene Religion war das Christentum in seinen verschiedenen Konfessionen. Und diese Konfessionen, beide behaupte ich, also nehmen wir jetzt nur, vereinfachen wir auf zwei, die protestantische und die katholische, die ja wieder verschiedene Variationen in sich haben, versetzen wir die voraus, haben bis heute nicht begriffen, was ein Mensch ist. Ich glaube es nicht. Die Theologie bestimmt nicht. Die Religion wird ja den Menschen theologisch aufbereitet. Sie wird ihm geboten, Theologie der allerhöchsten Stufe, die den meisten nicht zugänglich ist. Das ist ein Gespräch unter ein paar Fachleuten, also eigentlich eine Geheimesoterik, bis zur Sonntagspredigt und bis zum Traktätchen. Diese aufbereitete Religion, die sich zwischengeschaltet hat, zwischen das, was man uns als das Wort Gottes, ist ja ein Wort Gottes, also eine im alleräußersten Sinne, ich meine es jetzt im allerhöchsten Sinne literarische Äußerung Gottes, geschrieben, gesprochen, hingeschrieben, diese Zwischenschaltungen waren alles Domestizierungsversuche. Es waren Versuche, den Menschen in irgendeine sehr kleinliche Ordnung hineinzubringen. Im Grunde Hilfen für irgendwelche Staaten, Regierungen, Kommunal und so weiter. Diese Religionen, die Kirchen, die Konfessionen, in ihrer Tradition, den Menschen alle Probleme vorzukauen, haben den Menschen vernachlässigt. Und nach der Aufklärung, wahrscheinlich sogar schon früher, da könnte man lange drüber reden, haben die Menschen dann zur Kunst sich gewandt als einem, ich würde nicht sagen Religionsersatz, sondern es wurde für sie religiös. Ich halte das für eine schlechte Entwicklung, entschuldigen Sie diesen einfachen Ausdruck. Ich glaube nicht, dass die Kunst Religion ersetzen sollte. Wahrscheinlich war es noch im 19. Jahrhundert unvermeidbar. Ich glaube, dass Literatur, Kunst Humanisierungsmittel sind. Dass sie den Menschen respektieren in seiner Verlorenheit, deshalb können sie nie optimistisch sein. Während Religion und Religionsersatz wie Marxismus und doktrinäre politische Lehren müssen optimistisch sein. Sie machen sie also unmenschlich. Der Mensch ist von der Trauer bestimmt und von der Liebe und von der Vergänglichkeit. Und die Kunst, die Literatur auch, predigt ihm eigentlich die dauernde Vergänglichkeit. Das Schaffen selbst, etwas zu malen, etwas zu komponieren, ein Gedicht zu schreiben, auch Prosa zu schreiben, ist ein erotischer Vorgang. Der schafft Beziehungen. Zunächst mal entsteht die erotische Beziehung zwischen dem jeweiligen Autor und dem, was er macht. Das ist einfach ein erotischer Vorgang. Und dieser Eros, der da entsteht, nennen wir es so, kann natürlich Beziehungen schaffen zu Menschen, möglicherweise zu Gott oder dem Teufel, beide immer als existent vorausgesetzt. Da sehe ich eine Gefahr, dass ein neuer Mythos entsteht, und zwar der Mythos des Autors bzw. des Künstlers. Und das halte ich für falsch. Ich glaube, vielleicht irre ich mich, vielleicht kommt es von meiner Herkunft, von meiner Erziehung, von der geografischen Herkunft auch. Ich glaube, dass der Autor, der Künstler, der Schöpfer oder was, nur, dass er sich gleichstellen muss mit den nicht privilegierten Menschen. Dass er also Kunst schafft, nicht für eine gebildete Elite, die daraus eine pseudoreligiöse Esoterik schafft, also bösester Fall oder bösestes Beispiel, sagen wir George, als Elite-Literatur angelegt und leider deswegen so verdächtig, was sie an sich gar nicht sein müsste. Warum hätte nicht irgendeiner ein schönes George-Gedicht, es gibt herrliche, lesen sollen? Aber es war sofort elitär abgestempelt. Und auch durch den Geniekult des 19. Jahrhunderts und früherer Jahrhunderte ist dieses Elitegefühl der Kunst und der Pseudoreligion, der Kunst als Pseudoreligion entstanden. Wenn also da ein Mythos entstehen sollte im 20. Jahrhundert oder könnte, müsste es eigentlich der Mythos der Gleichheit sein. Ich glaube, diesen Mythos hat es noch nie gegeben, aber den zu schaffen, ist wahrscheinlich die Aufgabe der Künstler des 20. Jahrhunderts. Keine elitären Vorstellungen mehr. Der Mythos der Gleichheit, das ist ein Widerspruch in sich selbst, ich weiß das, aber ich sage es bewusst. Während die Religionen, die Kirchen, die Konfessionen in einem totalen Ausverkauf sich befinden, weil sie nur auf Autorität bestanden haben, sie haben nur durch Autorität existiert, und haben sich in dem irrigen Glauben befunden, Religion wäre vererbbar, wäre lehrbar, wäre übertragbar. Diesen Irrtum haben sie noch nicht eingesehen und noch nicht zugegeben, aber er vollzieht sich in der Praxis, dieser Zusammenbruch. Da kommt die Kunst in eine Position, die sie eigentlich nicht rechtfertigen kann. Sie wird wirklich zur Religion, sie wird zur einzigen Wortäußerung, während das Wort Gottes korrumpiert ist durch seine Vertreter, kaum noch hörbar, kaum noch verstanden ist. Da waren so viele Zwischenstufen und, wie ich schon sagte, so viele Domestizierungsstationen eingeschaltet. Es könnte sein, dass sogar die erklärt nicht-christliche Literatur, also die antichristliche, die blasphemische Literatur, etwa Joyce und seine Nachfolger, geradezu die Humanisierung, die in der Tatsache angelegt ist, dass, wie uns gelehrt ist, Gott Mensch geworden ist. Die christliche Kultur hat sich auf einen menschgewordenen Gott berufen, aber nur Unmenschlichkeit produziert. Dass sogar die blasphemische, die bewusst antikirchliche und antireligiöse Literatur erst den Menschen schafft, der für den menschgewordenen Gott ansprechbar ist. Das ist meine Meinung. Sie haben den Begriff des Mythos genannt. Das Wort von der Entmythologisierung hat allenthalben die Runde gemacht. Das Wort Mythos löst hierzulande erstaunliche Empfindlichkeiten aus. Man denkt zunächst und vor allem an den Mythos des 20. Jahrhunderts, an Rosenberg. Woher kommt diese Empfindlichkeit dem Mythos gegenüber? Anders gesehen, schafft nicht eine Dichtung, die dieses Wort verdient, eine Literatur, die dieses Wort verdient, jeweils immer ihre neuen Mythen? Ich glaube ja. Ich glaube auch, dass man das Wort Mythos neu fassen müsste. Es ist wie so viele Wörter unserer Kulturgeschichte korrumpiert, missverständlich. Nehmen wir es im klassischen Sinne und im korrumpierten Sinne als Hilfswort. Die demokratische Literatur, ich sage das ganz bewusst im Zusammenhang mit dem, was ich eben gesagt habe, müsste eigentlich den Mythos vom Menschen schaffen, vom Alltag des Menschen. Die mythischen Elemente des menschlichen Alltags, die Poesie auch des menschlichen Alltags wieder schaffen. Wir denken immer noch, auch unsere Literaturkritik und alle Leute, die so interpretieren, denken im Grunde immer noch in den Kategorien gebildet und ungebildet. Ich glaube, dass eine demokratische Literatur diesen Mythos von gebildet und ungebildet zunächst zerstören muss. Sie muss krass populär sein, popularisierbar sein. Sie muss auch einen Ausdruck haben, der popularisierbar ist. Und da entsteht, nennen wir es so, der Mythos der Vergänglichkeit unterworfenen, der Liebe und des Hasses fähigen, den Alltag lebenden Menschen. Das sind mythische Elemente. Der Alltag ist auch ein Mythos. Der Mensch ist einer, aber noch nicht entdeckt, weil er im Laufe der Kulturgeschichte immer nur als Elitemensch existiert hat. Ich bin also nicht gegen das Wort Mythos, nur würde ich überlegen, ein anderes dafür zu finden. Weil durch die griechische Mythologie und eben Mythos des 20. Jahrhunderts und diese pseudomythischen Versuche der Nationalsozialisten und auch der Marxisten, die ja auch eine pseudomythische Komponente haben, die Menschlichkeit des Mythos in Gefahr gerät. Mythisch ist zum Beispiel jedes Liebeserlebnis. Das zuzugeben, das kann die Gesellschaft nicht zugeben, weil sie dann die Ehe, diese merkwürdige Institution Ehe, aufgeben muss, die ja eine Ordnungsinstitution ist und keine Liebesinstitution und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass die Künste den popularisierbaren Mythos des Menschen neu formulieren müssen in diesem Jahrhundert. Und dass sie dabei sind. Maler, Grafiker, Musiker, Schriftsteller, Dichter und so weiter. Und dass die gebildete Welt, die immer noch, sagen wir, Kunst und Literatur verwaltet, die sie einbringt und die sie ordnet und die sie kategorisiert, sich noch sträubt, immer noch sträubt mit ihren alten Kategorien, diesen neuen Mythos der Menschlichkeit des Menschen anzuerkennen oder zu entdecken in der Literatur. Gibt es nicht auch unbewusst religiöse Antriebe für die Revolten, die wir erleben? Psychologisch gesprochen, das Vernachlässigte, Unterbewusste, meutert gegen die Diktatur der Ratio, gegen das Verwaltetsein. Sicher, diese Bewegungen, Hippies, Beatniks und so weiter, lassen sich sehr leicht als fast mythische Versuche erklären gegen eine überrationalisierte Welt. Das ist eine Seite der Sache. Ich glaube aber nicht, dass es das rational und irrational Alternativen sind. Leider wird also in unserer Polemik, in der gängigen philosophischen, soziologischen und so weiter Polemik werden die beiden Dinge immer antithetisch gesehen, entweder oder. Im Grunde, und ich glaube, auch das ist eine wichtige Aufgabe für die Literatur und alle Künste, gibt es beides nicht rein. Gibt es es in vielfacher Mischung, ist Irrationalität leichter demagogisierbar als Rationalität, aber auch Rationalität demagogisierbar, nicht so schwer zu erkennen und sehr schwer zu widerlegen, aber gefährlich. Das Wichtige ist, beide Begriffe zu entdemagogisieren und die jeweilige Mischung von rational und irrational herauszufinden zu versuchen, wozu die Literatur sehr geeignet wäre. Ich glaube, dass es also hochinteressant sein müsste, ein Roman oder auch ein Gedicht, eine Kurzgeschichte, daraufhin zu untersuchen, wo der im Grunde ja rationale Vorgang des Schreibens auf Papier irrational komponiert. Ja, überhaupt denken wir oder ist uns beigebracht worden, immer dualistisch zu denken. Und das halte ich für lebensgefährlich. Entweder ist einer ein Faschist oder er ist und so weiter, immer dieses Dualistische. Es gibt eben eine trinitarische Möglichkeit des Menschen, wie der Mensch nach meinem Gefühl oder nach meiner Einsicht trinitarisch angelegt ist. Ist diese Mischung von rational und irrational, die man dann, was weiß ich, nennen würde, die dritte Möglichkeit. Der dritte Ort also, ja, wie man es gesagt hat. Ja. Der ist noch nicht gefunden. Ich habe ihn noch nie, noch in keiner Literaturkritik entdeckt. Immer dies Antithetische und das Dualistische, was ich für falsch halte. Es gibt einen dritten Ort, wo die Dinge zu finden sind. Man hat gesagt, die heutige Dichtung und Literatur habe die früheren Aufgaben von Philosophie und Theologie übernommen. Oder weniger aktiv gesagt, durch die Krise, in der sich Philosophie und Theologie befänden, seien der Literatur diese Aufgaben zugefallen. Ja, zugefallen wäre das richtige Wort. Sie sind eigentlich dann automatische Ersatzebenen geworden. Ich glaube nicht, dass die Theologie, also die Theologie als Wissenschaft, jemals für die Menschen sehr wichtig gewesen ist. Sie wichtig gewesen ist immer für die Menschen das Sekundäre an der Theologie, also das, was unwichtig war. Die Religionen, die Konfessionen, die Kirchen haben die Menschen immer mit dem Sekundären unterdrückt, geknechtet, an der Strippe gehalten, wie sie es wollen. Reden wir ganz banal, Kirchengesetze und was es da alles so im Katechismus und so weiter an Vorschriften und so weiter gibt. Völlig belanglose Sachen haben eigentlich den Alltag der Menschen immer bestimmt, auch gebildeter Menschen. Es hat unabhängig von der Bildungsstufe. Und die Theologie in ihren großen Erkenntnissen, die sie zum Teil gehabt hat, ist nie durchgedrungen bis unten. Ich glaube, dass dieser Prozess schon sehr lange unbewusst vor sich geht. Also ohne unbewusst jetzt so zu verstehen, ohne dass die Masse der Menschen sich dessen bewusst geworden ist, ist dieser Prozess unter der Haut weitergegangen. Und wahrscheinlich ist die Literatur, selbst die fiktivste, die anspruchsvollste, die esoterischste, in ihrer Mitteilung an den Menschen, denn sie ist ja eine Mitteilung an den Menschen, was nicht mitteilbar ist, ist nicht da, ist sie glaubwürdiger als die Theologie. Sie ist einfach glaubwürdiger, sogar in den, nennen wir es nochmal, niedrigsten Artikulationsebenen, ist sie menschlicher, vertrauenswürdiger, glaubwürdiger als die Sekundärtheologie, von der die Menschen immer bestimmt worden sind, und die Sekundärphilosophie, die ja auch nicht, die hohe Philosophie, große Erkenntnisse, wirklich wichtige, sind ja auch nicht nach unten durchgedrungen, sondern durch Zwischenstufen gefiltert, domestiziert, praktikabel gemacht worden. Und wahrscheinlich ist die Literatur auch in ihrer Schwäche, die sie ja zeigt, jeder Roman, jedes Gedicht und jede Novelle zeigt ja auch seine Schwäche mit und seine Menschlichkeit, ist glaubwürdiger. während die Philosophie und die Theologie immer eine pfiffische Komponente haben. In der Studiozeit aus Religion und Gesellschaft hörten Sie unter dem Titel »Die hohe Kunst des Einwickelns« ein Gespräch, das Johannes Pöten vor über 20 Jahren mit Heinrich Böll über Kunst, Literatur und Theologie geführt hat. Die Redaktion der Sendung hatte Hartmut Kriege.